sein wie ihr. Ihr habt mich angelockt, das Leben kommt richtig in Hand. Dunkelmänner, Schattenmänner, ohne mehr Stolz und Scham. Ihr habt den Wort, ihr seid ganz, ganz wichtig. Und was habt ihr manipuliert? Ihr dreht herum, wie euch es gut passt. Und niemand fragt, warum. Manipulierer, Gedankenverdreher, Lügenerzähler. Wir haben euch erschaut. Wir kämpfen Zielen gegen Lügen und Dummheit. Wir kämpfen zusammen auf in eine neue Zeit. In eine neue Zeit!